Rassist beschimpft in diesem astrodemokratischen Staat seine wahre Meinung zu äußern. Das ist einem hier nicht immer gegönnt. Das ist die Freiheit in Deutschland, wie sie jeder von uns kennt. Das ist der Motor des Systems. 86 Jahre, denn wir sind für sie unbequem. 86 Jahre, doch wir bleiben nicht stumm. 86 Jahre, und eines Tages drehen wir den Spieß mal um. Das ist Freiheit in diesem Land, wo ein Fremder mehr Rechte hat als ich. Doch trotz aller täglichen Netze, aller Lügen, steh ich zu meinem Land. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Das ist der Maulkorb des Systems. 86 Jahre, denn wir sind für sie unbequem. 86 Jahre, doch wir bleiben nicht stumm. 86 Jahre, und eines Tages sehen wir den Spieß mal um. Ausland, Ausland, über alles, so steht es in euren Büchern geschrieben. Doch hier in unserem Land, da habt ihr es übertrieben. Fremde können sich hier alles erlauben, das eigene Volk interessiert euch nicht. Nehmt uns gleich ein Messer und gebt uns den Todesstich. Das ist der Maulkorb des Systems. 86 Jahre, denn wir sind für sie unbequem. 86 Jahre, doch wir bleiben nicht stumm. 86 Jahre, und eines Tages drehen wir den Spieß mal um. Das ist der Maulkorb des Systems. 86 Jahre, denn wir sind für sie unbequem. 86 Jahre, doch wir bleiben nicht stumm. 86 Jahre, und eines Tages drehen wir den Spieß mal um.